Erster Esbal hört von Abners Tod. Er hat nun große Angst. Ganz Israel hat auch große Angst. Zweiter Esbal hat zwei Anführer. Sie heißen Bana und Reshab. Sie kommen aus der Stadt Beirut. Dritter, die Menschen aus Beirut flohen nach Gittheim. Sie leben dort bis heute. Vierter, Jonathan hatte einen Sohn. Er war an den Füßen lahm. Er fiel bei der Flucht hin. Sein Name war Meribal. Fünfter, Reshab und Bana gingen zu Esbals Haus. Es war Mittag. Esbal schlief in seinem Bett. Sechster, die Frau an der Tür schlief ein. Reshab und Bana schlichen in das Haus. Siebter, sie gingen in sein Zimmer. Sie töteten ihn im Schlaf. Sie nahmen seinen Kopf mit. Achter, sie brachten den Kopf zu David. Sie sagten, hier ist dein Feind. Gott hat dich heute gerecht. Neunter, David sprach zu den Männern. Gott hat mein Leben gerettet. Er ist mein Zeuge. Zehnter, ein Bote sagte, Saul ist tot. Ich ließ ihn töten. Das war seine Strafe. Elfter, ihr habt einen guten Mann getötet. Er war in seinem Haus. Ich bestrafe euch jetzt dafür. Zwölfter, David ließ die Männer töten. Er begrub den Kopf von Esbal. Das Grab war in Hebron.